diese Worte, darum bitte ich dich, hinein in unser Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week we talked about 1 Corinthians 13. Letzte Woche haben wir über 1. Korinther Kapitel 13 gesprochen. One of the most powerful chapters in the whole Bible. Eines der mächtigsten Verse, Kapitel in der ganzen Bibel. When we stand before the Lord, one of the chapters that will be the most sobering chapter. Eines der Kapitel praktisch, die, wenn wir vor dem Herrn stehen, werden uns am meisten einfach wieder zur Besinnung bringen werden. When the Lord reviews our life, wenn der Herr einfach unser Leben durchgeht, our actions, all unsere Taten, our motives, unsere Motive. And then he says, und dann sagt er, now I'm going to turn to 1 Corinthians 13. Und jetzt schlagen wir zum 1. Korinther Kapitel 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, auch wenn ich spreche mit den Zungen von Menschen, von Engeln, and have not love, aber keine Liebe habe. I'm just a noisy gong. Nämlich nur wie ein geräuschvoller Gong. And a clanging cymbal. Und eine klingende Zimbel. And though I can prophesy all the time. Und wenn ich jederzeit Weissagungen aussprechen könnte. I understand all mysteries. Und alle Geheimnisse verstünde. I have all knowledge. Und alle Erkenntnis hätte. And even have faith to remove mountains. Und selbst Glauben hätte, Berge zu versetzen. But I don't have God's love. Aber ich habe Gottes Liebe nicht. Operating inside of me. Dass sie in mir handelt it und profits, wirkt. It profits me nothing. Dann nützt es mir nichts. And though I give all my goods to feed the poor. Und wenn ich alle meine Güter hingäbe, um die Armen zu nähren. All of it. Everything. I have nothing left. It's all to feed the poor. Ich gebe alles hin. Es bleibt nichts mehr übrig. I'm just a poor man myself now. Und nun bin ich selber arm geworden. And I even give my body to be burned. Und ich gebe selbst meinen Leib hin, verbrannt zu werden. And I don't have love. Aber ich habe keine Liebe. I'm nothing. Ich bin nichts. Love suffers long and is kind. Die Liebe ist langmütig und gütig. The text is telling us that it's possible. Der Text sagt uns, dass es möglich ist, to live selfless, dass wir selbstlos leben, in a selfish way. Und doch in einer selbstsüchtigen Weise. To live selflessly, in einer Weise selbstlos, with a selfish motive, aber mit selbstsüchtigen Motiven, is still not selflessness. Ist immer noch keine echte Selbstlosigkeit. And then it's possible to live selfishly, und auf der anderen Seite ist es möglich, sich selbst im Sinn zu haben, it seems, so scheint es, with a selfless motive, mit einem selbstlosen Motiv, which then is true selflessness. Und das dann wahrhaftige Selbstlosigkeit. It means I'm going to spend some time with my family. Zum Beispiel, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe. And I'm going to say no to you. Und vielleicht dann zu jemand anders, zu euch, which seems nein a bit sage. Selfish to you, but actually it's selfless because it profits all. Das erscheint euch vielleicht eigennützig, aber eigentlich ist es selbstlos, weil es für allen einfach and dient. I'm going to spend time with God. Ich verbringe Zeit mit Gott. It seems selfish to you, but actually it's quite selfless. Das erscheint vielleicht eigennützig zu sein, aber eigentlich ist es selbstlos. Because it profits all of us. Weil es uns allen ja dient. I want to turn to 1 John chapter 4. Ich möchte hinschlagen zum 1. Johannes Kapitel 4. Because it's quite a parallel weil darin first sich eine Parallele befindet. 1 Corinthians 13. Eine Entsprechung zum 1. Korinther Kapitel 13. It's also 13. A powerful love chapter. Und es ist auch ein sehr mächtiges Kapitel über die Liebe. And it actually builds up to the day that we will stand before the Lord. Und das baut auch dahin auf, praktisch zu dem Tag, wo wir einmal vor dem Herrn stehen werden. Go to the first slide. Gehen wir zum ersten. Love, the definition of my definition is the selfless exchange of life by freely receiving and freely giving. Eine Definition für Liebe, meine Definition, Liebe ist ein selbstloser Austausch von Leben, das heißt, indem wir freizügig geben und freizügig empfangen. It's not just one direction. Nicht nur in eine Richtung. God loves us unconditionally. Gott liebt uns bedingungslos. But he's waiting for a response. Aber er wartet praktisch auf unsere Reaktion darauf. Jesus said in Matthew 23, Jesus sagt in Matthäus Kapitel 23, Jerusalem, Jerusalem, I would have taken you in. Jerusalem, Jerusalem, hätte ich dich doch versammeln können. Like a mother hen takes her chicks. Wie die Mutterhenne praktisch ihre Küken. But you were not willing. Aber ihr wart nicht bereit. So now I'll tell you what I'm going to do. Nun sage ich euch, was ich tun werde. You will not see me. Ihr werdet mich nicht sehen. Until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Bis ihr sagt, gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. God wants a response. Gott möchte unsere Reaktion. God doesn't love unconditionally. Gott liebt in diesem Sinne nicht bedingungslos, so that we can remain indifferent. Auf dass wir gleichgültig bleiben. God initiates. Gott initiiert seine so that Liebe, we respond, auf dass wir darauf reagieren, so that we enter into this exchange with him, auf dass wir eintreten in diesen Austausch mit ihm, and we freely receive and then we freely give. Und ganz frei empfangen wir und ganz frei geben wir dann auch. Let's go back to the slide. Gehen wir zum ersten Dia. The opposite of love is lust. Das Gegenteil der Liebe ist Lust. The selfish indifference to love that lives only for itself. Die selbstsüchtige Gleichgültigkeit der Liebe gegenüber, die nur für sich selbst lebt. Let's say this. Everyone who will be lost for eternity. Jeder, der für die Ewigkeit verloren geht. John 3:16. Johannes Kapitel 3 Vers 16. For God so loved the world. Gott hat so sehr die Welt geliebt. That he gave his only begotten son. Dass er seinen einzigen Sohn gab. That whosoever would believe in him would not perish. Dass wer auch immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, but have eternal life. Sondern ewiges Leben hat. Those people who will perish, diese Menschen, die da verloren gehen werden, perished because they were selfishly indifferent to the love of God. Sie gehen verloren, weil sie in selbstsüchtiger Weise gleichgültig waren gegenüber der Liebe Gottes. Indifferent to him as creator, gleichgültig gegenüber ihm als Schöpfer, indifferent to him as savior, und gleichgültig ihm gegenüber als Retter. Choosing to believe, dass wir einfach wählen, that we were not created, zu glauben, dass wir nicht geschaffen wurden. If you choose to believe we are created, wenn jemand sich entscheidet zu glauben, dass wir geschaffen wurden, you immediately assume that we have accountability before the creator. Damit ist auch direkt verbunden und angenommen, dass wir eine Verantwortung gegenüber einem Schöpfer haben. To choose to believe that we came from a marble, zu glauben, dass wir von einer Murmel, einer Kugel kämen, that was floating in the cosmos, die irgendwo da durch die Gegend fliegt im Kosmos, billions and billions of years ago, vor Milliarden und Abermilliarden von Jahren, that just suddenly exploded, und dann ist diese Kugel einfach explodiert, and here we are, und da sind wir jetzt. Where did the marble come from? Aber wo kam diese Kugel her? You have to have really faith to believe that. Da muss man wirklich eine besondere Art von Glauben haben, das zu glauben. To choose to believe that versus choosing to believe that there's a creator. Dass mich entscheidet, das eher zu glauben, als zu glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Indifference toward the creator, indifference toward the savior. Eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Schöpfer sind auch eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Retter. Indifference toward what God has done. Eine Gleichgültigkeit ist es nämlich gegenüber dem, was Gott getan hat. But tonight I want to speak about the indifference of the believer. Aber heute Abend möchte ich sprechen über die Gleichgültigkeit. It's not indifference toward what God has done. Es ist keine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was Gott getan hat. It's indifference toward what God wants to do through you. Es ist eine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was Gott durch dich tun möchte. The believer who has learned to receive from God. Es geht um den Gläubigen, der es gelernt hat, von Gott zu empfangen. But refuses to freely give. Aber der es ablehnt, ist einfach wieder freigebig zu geben. He has learned to receive mercy. Er hat gelernt, Barmherzigkeit zu empfangen, to receive healing, Heilung zu empfangen, but for some reason is indifferent to the principle of freely giving. Aber aus irgendeinem Grund ist er dann gleichgültig dem Prinzip praktisch, das dann auch wieder freigebig zu geben. So we become consumers. So werden wir welche, die nur einfach aufzehren. We become a dead sea. Und dabei aber zu einem toten Meer werden. And we are indifferent toward what God wants to do through us. Und wir sind gleichgültig gegenüber dem, was Gott mit uns tun möchte. Our life is made up of freely receiving. Unser Leben setzt sich zusammen aus einem frei geben, annehmen. Here's a statement that's worth writing in the front of your Bible. Hier kommt jetzt eine Aussage, ein Spruch, der es wert ist, einfach in die Bibel hineinzuschreiben. I write this in my journal all the time. Ich schreibe es einfach in mein Tagebuch hinein jeden Tag. Almost every day. Fast jeden Tag. Every other day, maybe. Jeden. Here it is. We are more wicked and sinful. Wir sind übler und bösartiger und sündiger. Than we would ever dare imagine. Als wir das je vorzustellen wagen. We would ever dare imagine. Als wir das je wagen würden vorzustellen. All of us are naturally selfish. Wir alle sind unserer Natur nach eigennützig, selbstsüchtig. We were born in selfishness. Und wir sind in dieser Selbstsüchtigkeit and we geboren worden. Are more wicked. And we are more evil and sinful. Und wir sind übler, bösartiger und sündiger. Than we would ever dare imagine. Als wir das je vorzustellen wagen. But Aber we are more loved and accepted. Wir sind mehr geliebt und angenommen. Than we would ever dare hope for. Als uns das je zu hoffen wagen. Our whole life unser ganzes Leben is the revealing of how unworthy we are. Ist eine fortwährende Offenbarung, wie unwürdig wir eigentlich sind. In ourself. In uns selbst betrachtet. And how we need God's mercy. Und wie sehr wir Gottes Barmherzigkeit brauchen. And how we need his grace. Und wie sehr wir seine Gnade brauchen. My life will only reflect Jesus. Mein Leben wird Jesus nur so weit widerspiegeln. To the point or to the degree that I need him. In dem Maße, wie ich einfach ausdrücke, dass ich ihn brauche. When I don't need the Lord. Wenn den Herrn nicht brauche, he's not reflected in my life. Dann ist er auch nicht in meinem Leben widergespiegelt. I need his mercy. Ich brauche seine Barmherzigkeit. And the only way I can realize that I need his mercy. Und die einzige Möglichkeit, wie ich erkennen kann, dass ich seine Barmherzigkeit doch brauche, is to be honest. Ist einfach, dass ich darin ganz ehrlich bin. About who I am. Ganz ehrlich bin darüber, wer ich bin. To spend time in his word. Und Zeit in seinem Wort verbringe. To see the things that I do wrong. Die Dinge dann auch erkenne, die ich verkehrt mache. To be convicted by the Holy Spirit. Und mich dann auch vom Heiligen Geist überführen lasse. But also to see the things that I don't do that are right. Und dann aber auch sehe die Dinge, die ich nicht tue, die aber recht wären. And for all of that, I just need to be showered in his mercy. Und mit all dies geschehen kann mit mir, muss ich einfach überschüttet werden mit seiner Barmherzigkeit. And it's just it's a lifelong process. Und das ist ein lebenslanger Prozess. But then to not only be forgiven. Dann aber nicht nur Vergebung zu erfahren. To come up from -9 to 0. Das, also als wenn wir jetzt von -9 auf 0 kommen. But then to go from 0 to +2, +3, +7. Und dass wir dann weitergehen von 0, also von 0 zu +2, +5, +7. To have the grace of God. Dass wir dann auch die Gnade Gottes empfangen. Working in my life. So dass sie in unserem Leben wirkt. So that God is working through me. So dass Gott durch mich wirkt. And I'm not indifferent to this. Und ich bin demgegenüber nicht gleichgültig. God is calling me to do something that I can't do. Gott beruft mich zu etwas, dass ich etwas tue, was ich eigentlich nicht tun kann. So that I need him. So dass ich ihn brauche. And when I need him, und wenn ich ihn brauche, I become like him. Dann werde ich so wie er. And this is Christianity. Und das ist das Christentum. That Christ would be reflected in my life. Dass Christus einfach sich widerspiegelt und reflektiert in meinem Leben. Let's go further. Gehen wir weiter. 1 John chapter. Let's start with 2 Corinthians chapter 5. Beginnen wir mit 2. Korinther Kapitel 5. Verse 15. Jesus died for everyone. Jesus, er starb für alle. This is the New Living Translation. Neues Leben im Deutschen. Jesus died for everyone. So Jesus that, starb für alle. So that those. Damit diejenigen. It's not everybody. Nicht alle. It's just those. Es nur diejenigen. He died for everybody. Er starb für alle. But there's a group of people. Aber da gibt's eine Gruppe von Menschen. That he calls those. Die er diejenigen nennt. So that those who receive his new life. Damit diejenigen, die sein neues Leben empfangen oder which erhalten. Which comes in the form of mercy. Was er zu ihnen kommt in Form von meinem Herzlichkeit. Which comes in the form of grace. Und kommt zu ihnen in Form von Gnade. Will no longer live for themselves. Nicht länger für sich selbst leben. Instead, they will live for Christ. Sie sollen vielmehr für Christus leben. Who died and was raised for them. Der für sie starb. For und them. Auferstanden ist für sie. It says in Hebrews 12 that for the joy that was set before Jesus. In Hebräer Kapitel 12 heißt es, um der Freude, die vor ihm gesetzt war. He endured the cross. Hielt er das Kreuz aus. And that joy was us. Und diese Freude, das sind wir. He did it for us. Er tat es für uns. He didn't do it for himself. Er hat es nicht für sich selbst getan. He did it for us. Er tat es für uns. And in a way, he did it for himself. Und in einer Weise tat es dann auch für sich. Because we were his reward. Weil wir sind seine Belohnung. So it was a mutual thing. Es war eine Gegenseitigkeit. Because he loved us. Weil er uns ja liebte. He did it for us. Er hat es für uns getan. So that we no longer live for ourselves. So dass wir nicht mehr länger für uns selbst leben. But I am selfish. Aber ich bin selbstsüchtig. I wake up in the morning, I'm selfish. Ich wache auf am Morgen und ich denke nur an mich. If I don't take care of myself, who's going to take care of me? Wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer kümmert sich um mich? This is the way the world is. Und so ist die Welt. It's just natural. Jetzt kommt es ganz natürlich. Since the fall of man, Seit dem Sündenfall we des Menschen take care of ourselves. Versuchen wir uns um uns selbst zu kümmern. If I don't think about myself, are you going to think about me? Wenn ich nicht an mich selbst denke, praktisch wirst du das tun. You think about you, I think about me. Also du denkst an dich, ich denke an mich, dann passt schon. I. Say that. I. Ich. Just huh? I. Look at someone and say I. Schau jemand anders an und sag ich. I. Ich. Turn to someone else and say I. Ich. I. Ich. I. Ich. I. Ich. And now turn and say him. Na. Him. Er. Him. Er. It's a difference. Macht so einen Unterschied. And the only way we can do this. Und die einzige Möglichkeit, wie wir das tun können, is because God does it. Ist deswegen, weil Gott es tut. You know why I can think of you? Wisst ihr, warum ich an euch denken kann? Because God's thinking of me. Weil Gott an mich denkt. This is the only solution to selfishness. Das ist die einzige Lösung für diese Eigennützigkeit, diese Selbstsucht. I can think about you because God promises to think about me. Ich kann an euch denken, weil Gott mir ja verspricht, dass er an mich denkt. So you need help. So brauchst du vielleicht Hilfe. We begin to pray, God. Und wir bitten Gott. I want to serve you. Ich möchte dir dienen. I don't want to live for myself. Ich möchte doch nicht für mich selbst leben. I want to live for you who lived for me. Ich möchte doch für dich leben, der du doch für mich gelebt hast. Lead me, guide me. Leite mich, führe mich. Show me what to do. Zeige mir, was ich tun soll. And the Lord will say, do the obvious thing. Und vielleicht sagt er einfach, mach du das, was offensichtlich ist. Do the simple thing. Das ganz Einfache. Do the easy thing. Die leichten Dinge. And if you're faithful with the little things, I will show you bigger things. Und wenn du dann treu bist mit den kleinen, mit den einfachen Dingen, dann werde ich dir größere Dinge zeigen. After service, perfect example. Nach dem Gottesdienst, perfektes Beispiel. The chairs. Die Stühle. There's some people who do the chairs and other people who just very comfortably watch. Es gibt einige, die arbeiten mit den Stühlen und andere schauen. Very indifferent to the girls who are working so hard. Also sehr gleichgültig gegenüber den Frauen, die da so hart arbeiten. Wouldn't even come to their mind to maybe pick up a chair and help them. Das kommt nicht mal in den Sinn, vielleicht einen Stuhl aufzuheben und ihnen zu helfen. They're on the team. I mean. Sie sind doch im Team. I'm not on the team. Ich bin nicht im Team. And besides, I'm going to be late for the gym. Und abgesehen davon bin ich zu spät im Fitnesscenter. I've got to get to the gym now and lift weights. I don't ich muss time. Schauen, dass ich pünktlich da bin, praktisch, dass meine Gewichte stemme. We have to look for opportunities. Wir müssen wirklich nach Gelegenheiten schauen. We can't do everything. Wir können nicht alles. But tun. Here's a principle. You can write this in your Bible. Aber hier kommt ein Prinzip, das könnt ihr euch in die Bibel schreiben. A little help. Ein kleines bisschen Hilfe. Helps a lot. Ein klein wenig geholfen hilft sehr viel. A little help helps a lot. Ein klein wenig geholfen you do a little hilft bit, sehr viel. And you know what? Someone sees it. Du hilfst ein bisschen und jemand sieht and es. It becomes contagious. Und es wird ansteckend. You pick up a piece of paper, someone sees it and they pick up a piece of paper. Du hebst ein Papierschnipsel auf und jemand anders hebt was auf. We had this thing, you know, where I live, there was these signs, you know. Da in der Gegend, wo ich lebe, da gibt's da so Zeichen. About the cockle and all this stuff from dogs, you know, these things. Der Hundekot auf der Straße. Cockle for your cockle and you know, Mary and I realized that we were the only people picking up Cody's cockle. Haben wir gesehen, dass wir die einzigen waren, die da dem Cody hinterherliefen und da das wegmachten. I mean, our beautiful street was like a landmine. Und die schöne Straße, praktisch, die waren wie ein Minenfeld. It's like unbelievable. Unglaublich. So what I started doing is I just started walking with the bag on my hand. Ich fing einfach an und hatte dann bereits das kleine Säckchen in der Hand. It's going to be an example here. I mean, come on. Pick up your dog's doo-doo, man. Hey, let's Leute, go. I mean, this is our neighborhood. I was going to put signs up and say, hey, I have a dog too. Ich habe auch einen Hund. Schaut. I just start wearing the bag. Und ich habe einfach das kleine Säckchen. Just showing everybody, hey, you know, I pick up my dog's doo-doo. Also ich heb das auf, direkt nach dem Hund. It's a year later. Ein Jahr später. And you hardly find any. Man konnte nichts mehr finden. I wonder what happened. Ich frage mich, was passiert ist. I wonder if people just started catching on. You know, other people are doing this. Ich frage mich, ob nicht vielleicht einfach Leute dann da mitgemacht haben, nachdem andere begonnen haben, das a zu tun. A little help helps a lot. Eine kleine Hilfe, die hilft schon if sehr. If you do something small, the chances are that somebody's watching you. Wenn du auch nur etwas Kleines, etwas Geringes tust, die Chancen sind groß, dass sich jemand dabei beobachtet. And they will begin to do something small. Und die werden dann beginnen, auch ein klein wenig zu tun. Aber damit beginnt dieser Dominoeffekt. Because people begin to realize, you know what? Somebody does care. Weil die Leute dann anfangen zu erkennen, ja, da gibt es doch jemanden, der sich drum kümmert. Person cares, then I want to care too. Und wenn eine Person sich drum kümmert, dann möchte ich mich auch drum kümmern. Suddenly it begins to domino. Und plötzlich geht das wie ein Domino. Now, we pray, God, use me. Wir beten, Gott, verwende mich. Please use me. Bitte verwende mich. And if I don't want to be used, und wenn ich vielleicht nicht verwendet werden möchte, I pray that I want to be used. Dann bete ich darum, dass ich verwendet werden möchte. I've prayed this one prayer, I don't know how many hundreds of times. Ich habe dieses eine Gebet vielleicht hunderte von Male bereits gebetet. Lord, I don't want to read my Bible. Herr, ich möchte meine Bibel nicht lesen. But I want to. Aber ich möchte es wollen. I prayed a prayer when I was 19. Ich habe dieses Gebet gebetet, als ich 19 war. Lord, I know how important it is for you that I read the Bible. Ja, ich weiß, wie wichtig das für dich ist, dass ich die Bibel lese. I don't like reading the Bible. Ich mag das nicht lesen. I read it sometimes and I get bored and it's like, ah, also manchmal lese ich, dann wird es mir irgendwie langweilig. Ich weiß, ich komme nicht weiter. I prayed a prayer. Dann habe ich dieses Gebet gebetet. And I said, Lord, one day. Herr, eines Tages. I don't know how you'll do this. Ich weiß nicht, wie du das machen wirst. But if I had a choice to do something on a free day. Aber wenn ich da die Möglichkeit habe, etwas an meinem freien Tag zu tun, it would be to take my Bible, sit under a tree and read it. Dann wäre es doch das, also die Bibel zu nehmen, mich in einen Baum zu setzen und dort zu lesen. It's not my desire now, but please, that's what I would want. Das ist jetzt noch nicht mein Verlangen, aber bitte, ich möchte es ausdrücken, dass es das ist, was ich will. I don't know when it happened. Ich weiß nicht, wann es dann geschah. But that's true. Aber es ist wahr. We go on vacation. Wir fahren in Urlaub. Mary says, what do you want to do? Und Mary sagt, was machst du? I don't know, find a palm tree. Ich würde gerne eine Palme finden. I think I'm going to read through Proverbs. I just, ich werde vielleicht durch die Sprüche lesen. Can't wait. Ich kann gar nicht drauf God warten. Did it. I didn't do it. It's just his grace. Gott hat es gemacht. Es ist einfach seine Gnade. Ich kann es I selbst want nicht. To want to win a soul to Christ. Ich möchte das wollen, dass ich das will, dass ich eine Seele zu Christus gewinne. I want to pray. Ich möchte das wollen, because I don't dass, das pray. Will, dass ich bete. Denn selber mag ich nicht I want beten. To want to be selfless. Und ich möchte das wirklich because wollen, also dass ich dann I don't wirklich selbstlos be selfless. Bin. Denn selbst because möchte ich selbstlos by sein. Nature I'm so selfish. In meiner Natur nach bin ich so eigennützig, selbstsüchtig. But Lord, only your grace can do it. Aber Herr, nur deine Gnade kann dies only tun. Your grace can make me selfless. Nur deine Gnade kann mich selbstlos machen. If I try to be selfless, I just become selflessly selfish. Wenn ich versuche, selbstlos zu sein, dann werde ich nur selbstsüchtig selbstlos. I glory in it. Ich rühme mich darin. And I'm more selfish than I could imagine. Oh, dann bin ich dann selbstsüchtig, als ich mir das je vorstellen and then könnte. It, and then the saying comes to the saying comes true. Und wow. Dann wird es dann wahr. I'm more wicked and sinful than I could ever imagine. Ich bin da bösartig, als ich mir das je vorstellen könnte. I mean, I'm selfishly selfless. Ich bin selbstsüchtig. Selbstlos. Wow. I'm hopeless. Hoffnungslos. The only hope is to focus off ourselves and on him. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass wir uns wegdrehen von uns und ihm zuwenden. Focus on his mercy. Und uns seiner Barmherzigkeit zuwenden. Turn all of my dreck, all of my wach, ugh, everything that's in me. That everything that's in me, all the dirt. Thank you. And then I focus on his grace. Und dass wir uns dann auf seine Gnade fokussieren. Now watch. I can't help everybody all the time. Ich kann nicht jedem alle Zeit helfen. But I can say, God, who can I help? Aber ich kann sagen, Gott, wem kann ich helfen? And so I help somebody. Dann helfe ich jemanden. And here's the mistake. Und jetzt kommt der Fehler. I help somebody. Ich helfe jemanden. For example, I help them move. Ich helfe vielleicht jemand beim Umziehen. I heard this week from somebody. Ich habe es von jemandem gehört. Diese Woche ist jemand umgezogen. You know, I help people move. They didn't help me move. Ich habe Leuten geholfen beim Umzug. Sie haben mir nicht geholfen. Here's the mistake. Hier kommt der Fehler. You help somebody move. Du hilfst jemandem beim Umzug. Because God puts it on your heart. Weil Gott es dir aufs Herz legt. And then you turn back to God. Und dann wendest du dich Gott zu. And you say, Lord, I help them. Herr, ich habe ihnen geholfen. So Lord, you touch someone to help me. Herr, bitte berühre jetzt mal jemanden, dass sie mir helfen. And everything is going through God. Und alles geht über Gott. Because if I don't see it like that, denn wenn ich dann so nicht sehe, hey, I helped you. Hey, ich habe you dir geholfen, ja? Help me. Und jetzt hilfst du mir, ja? No. Nah. Mm-mm. God wanted me to help you. Gott wollte, dass ich dir helfe. It's a joy. Es ist eine Freude. Father, I need help. Vater, jetzt brauche ich Hilfe. Put it on someone's heart to help me. Leg es auf jemand anderes Herz, mir zu helfen. And everything is starting from God. Und alles hat seinen Ursprung bei Then Gott. There's no weird expectations between us. Da gibt's ja diese seltsamen Erwartungen gegenseitig nicht. Okay, let's go back to 1 John. I didn't even start 1 John 4 yet. Ja, noch gar nicht begonnen mit 1. Johannes. But we'll go through quickly, watch. Schauen wir mal. Philippians 2. Philipper 2. Verse 20. I have no one else like Timothy. Ich habe niemanden so wie Timotheus. Watch this. Who genuinely cares about your welfare. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er, Timotheus, um euch besorgt ist. All the others. Alle anderen. These are Christian workers. Das sind christliche Arbeiter. These are people that Paul could have sent. Das sind Leute, die Paulus hätte aussenden können. Who didn't want to go. Die wollten nicht gehen. He says all the others care only for themselves. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht. The Christians. Christen. The Christians who are indifferent to what God wants to do through them. Christen, die gegenüber gleichgültig sind, was Gott durch sie wirken möchte. All the others care only for themselves and not for what matters to Jesus Christ. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. God wants us to live for him. Gott möchte, dass wir für ihn leben. He wants us to pray and say, Lord, what matters to you? Dass wir beten, sagen, Herr, was ist für dich wichtig? I want to serve you. Ich möchte dir dienen. You gave it all for me. Du hast auch alles für mich gegeben. I want to live for you. Ich möchte für dich leben. I got one life. Ich habe dieses Show eine Leben. Me, lead me, guide me. Zeig es mir, führe mich, I can't leite mich. Do everything for everybody. Ich kann nicht für alle alles tun. I can't buy a piano for every single kid or find a piano for every single kid in Liberia. Für jedes Kind in Liberia? Nein. But I can find one for one kid. Aber vielleicht eines für ein one Kind. Kid. Für ein Kind. Maybe a second one for a second kid. Und vielleicht auch ein zweites für einen zweiten. I can do something. Ich kann doch etwas Lead tun. Me and guide me. Leite Let's, mich und führe mich. All right, 1 John 4, watch this. 1. Johannes Kapitel 4. Dear friends. Liebe Freunde. Let's continue to love one another for love comes from God. Lasst uns weiter lieben, denn die Liebe kommt von Gott. It doesn't come from us. Sie kommt nicht von uns. It comes from God. Sie kommt von Gott. Anyone who loves is a child of God and knows God. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. If you're receiving and giving, wenn du empfängst und gibst und empfängst, if you're receiving mercy und empfängst Barmherzigkeit and giving, und du gibst diese Barmherzigkeit, God's goodness, Gottes Güte, you know God. Dann kennst This du Gott. Is just the way it works. So funktioniert es. But that's so foreign to the world. Aber das ist so fremd für die Welt. Watch verse 8. Vers 8. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. God is the source of all mercy and all goodness. Gott ist der Ursprung von aller Barmherzigkeit all und aller Güte. Flows from him. Er ist die Quelle, alles fließt von ihm. Verse 9. Vers 9. God showed how much he loves us. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin. How much? Wie sehr er uns Think liebt. Of those words, how much? Wie sehr er uns liebt. He showed us how much he loves us by sending his one and only son into the world. Wie sehr Gott uns liebt, zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. That we might have eternal life through him. Damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Verse 10. Vers 10. This is real love. Und das This ist die is wahre the real Liebe. Thing. Das ist das I mean, wahre. There's a human love. Es gibt eine menschliche Liebe. But it's not the real This is the real thing. Aber es ist noch nicht echt. Da, This is real love. Da ist die wahre Liebe. That God, that we, not that we loved God. Nicht, dass wir Gott geliebt but haben. But that he loved us. Sondern, dass er uns zuerst geliebt hat. And sent his son as a sacrifice to take away our sins. Und seinen Sohn gesandt hat, damit er okay. uns von unserer Schuld befreit. Now watch. Dear friends, liebe Freunde, since God loved us that much, weil Gott uns so sehr geliebt hat, we surely ought to love each other. Sicherlich sollen wir auch einander lieben. Oh, I got to start preaching, but I just want to finish this. Watch this now. Okay, verse 12. Vers 12. No one has ever seen God. Niemand hat Gott je gesehen. But if we love each other, aber wenn wir einander lieben, God lives in us. Dann bleibt Gott in uns. And his love is brought to full expression in us. Und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Now skip down to verse 17. Vers 17. And as we live in God, und wenn wir in Gott leben, our love grows more perfect. Dann wird unsere Liebe immer vollkommener. So we will not be afraid on the day of judgment. Und wir brauchen keine Angst haben am Tag des Gerichts. But we can face him with confidence. Und wir können am Tag des Gerichts ihm mit Zuversicht entgegensehen. Because we live like Jesus here in this world. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. See that in the German in dieser selben Gemeinschaft, that's not in the text. It just simply says that as Jesus is, so are we in this world. Und das steht einfach so, wie Jesus ist, so sind wir hier in dieser Welt. But how is Jesus? Aber wie ist Jesus? Look at the cross. Schaut an das Kreuz. Paul said, I know nothing among you except Jesus and him crucified. Paulus sagt, ich kenne nichts unter euch außer Jesus und ihn als Gekreuzigten. He's selfless. Selbstlos. Totally selfless. Total and selbstlos. We become like this in this world. Und wir werden so in dieser Welt. When we get into this flow of God's love. Wenn wir da hineintreten in diesen Fluss von Gottes Liebe. We're all going to stand before Jesus one to one. Wir werden alle einmal vor Jesus stehen und dann eins zu eins ihm gegenübertreten. Every single one. The day is coming. Jeder einzelne und der Tag kommt. It cannot be avoided. Er kann nicht vermieden werden. You will stand before him. Du wirst vor ihm stehen. And I'm not going to be there with you. Und ich werde nicht bei dir sein. No one else is going to be there with you. Du wirst dort ganz alleine stehen. Your wife or your mother, it's all you and all him. Du ganz alleine, nicht deine Frau oder nicht deine Mutter. We already know what the test is. Und wir wissen, was da dann die Prüfung sein wird. It's all about love. Es wird ganz und gar um die Liebe and gehen. If the love of God is matured in us, und wenn die Liebe Gottes zur Reife gekommen ist, we can have confidence. Zur Reife gelangt ist in uns, dann können wir Zuversicht because haben. Because we know. Denn wir wissen, we are standing before love. Wir stehen vor der Liebe in Person. When we walk in before his throne, und wenn wir dann da hervortreten vor seinen Thron, we will be in the personification of love. Dann werden wir vor der Personifikation der Liebe stehen. Before it, we will just look at him and his love will be like, wow, wow. That sounded like Krista. Wow. Wir werden ihn anschauen. Und dann, wow! We'll just be thinking, wie die Christa. His eyes, seine Augen, his touch, seine Berührung, his words, everything about seine Worte, him, the scars in his hands, da die Wundmale in seiner Hand, the way he speaks to us, die Art und Weise, wie er mit uns spricht. We'll just be melting with love. We'll think, I love this guy. Wir werden hinschmelzen in der Liebe. Oh Lord, I love you. Ich liebe diesen Mann, Herr, ich liebe dich. And then the Lord will say, thank you. Danke. Let's just review your life. Lass uns einmal dein Leben durchgehen. And we'll think, oh, please don't, please don't. Nein, nicht, bitte nicht. Oh, please don't. Nein. Why? Warum? I think I was indifferent. Ich glaube, ich war gleichgültig. Lord, I loved your mercy. Herr, ich habe deine Barmherzigkeit geliebt. I don't think I loved your grace. Weil ich glaube nicht, dass er eine Gnade gemacht habe. I was indifferent toward what you wanted to do through me. Ich war so gleichgültig gegenüber dem, was du tun wolltest. I am so sorry. Es tut mir so leid. You can express your love toward him now. Aber du kannst deine Liebe ihm gegenüber jetzt ausdrücken. You can do it in tears when you're standing before him. Oder später in Tränen, wenn du vor ihm stehst. But wouldn't it be so awesome? Aber wäre es nicht so atemberaubend? To know so that that we were receiving his mercy. Dass wir seine Barmherzigkeit empfangen. And that we were receiving his grace. Und seine Gnade auch empfangen. That we were stepping out of ourselves. Dass wir heraustreten aus uns. Saying, Lord, use me to do something I can't do. Herr, verwende mich dazu zu etwas, was ich sonst nicht tun kann. Because when I need you, I reflect you. Denn wenn ich dich brauche, dann tue ich dich widerspiegeln. When I need you, I become like you. Wenn ich dich brauche, dann werde ich so, wie du bist. Before we pray, bevor wir beten, search your heart for a moment. Erforsche dein Herz für einen Moment. And just picture yourself standing before the Lord. Und stell dir das vor, in deiner Vorstellung, wie du da vor dem Herrn stehst. It's coming. Das wird kommen. It's unavoidable. Unvermeidlich. You're going to stand before love. Du wirst da stehen vor der Liebe in Person. Just you. And you don't want to be there naked. Und du möchtest dort nicht nackt und bloß stehen. You want to have brought something to him. Du möchtest da einfach etwas haben, was du mit vor ihm bringst. A life of appreciation. Ein Leben der Wertschätzung. It starts now. Aber das beginnt ja hier und jetzt. Asking the Lord for forgiveness. Dass wir den Herrn bitten um Vergebung. Lord, I have been indifferent. Herr, ich war gleichgültig. I've been selfishly indifferent. So eigennützlich, so selbstsüchtig, gleichgültig. I don't think I can change. Ich glaube, ich kann gar nicht ändern, mich ändern. But I want to change. Aber doch, ich möchte das. Please, you can change me. Bitte, du kannst mich ändern, du kannst das. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your mercy. Danke für deine Barmherzigkeit. Cleanses all of our sin. Reinige uns von all unserer Sünde. Lord, if we've been selfishly indifferent toward you. Wenn wir einfach selbstsüchtig, gleichgültig waren. What you want to do with us. Gegenüber dem, was du mit uns tun möchtest. How you'd like to use us to help somebody. Wie du uns verwenden möchtest, um jemanden zu helfen. To love somebody. Um jemanden zu lieben. To serve somebody. Jemanden zu dienen. Father, we pray for forgiveness. Vater, wir bitten um Vergebung. Just spend a moment with the Lord and nimm dir einen Moment Zeit mit dem Herrn. Spend a moment with your Father. Zeit mit deinem Vater. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you've never given your heart to God. Und du hast dein Herz noch nie Gott gegeben. It's just a simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God knows your heart. Gott erkennt dein Herz. He knows where you're sitting tonight. Er weiß, wo du sitzt. He knows what you did today. Er weiß, was du heute getan hast. He knows the pain in your life. Er kennt das Leid, den Schmerz in deinem Leben. He knows your family situation. Er kennt deine Familiensituation. He knows your personal struggle. Er kennt deine persönlichen Kämpfe. He knows the sin in your life. Er kennt die Sünde in deinem Leben. He knows the things you hate. Die Dinge, die du hasst. The things that eat away at you. Die Dinge, die dich ganz auffressen förmlich. The things that make you feel insecure. Die Dinge, die dich so unsicher machen. He wants to step into your life. Er möchte hineintreten in dein Leben. He wants to begin to change things. Er möchte einfach anfangen, alles zu ändern. Pray with me a simple prayer. Bete mit mir ein einfaches Gebet. But you've got to pray it with your mouth. Aber du musst es mitbeten mit deinem Mund. You got to speak it. Aussprechen. Say God in heaven. Gott im Himmel. Say those words quietly. God in heaven. Gott im Himmel. Cleanse me and forgive me. Reinige mich und vergib mir. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse my sin. Reinige meine Sünde. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. It takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Say these words, God, cleanse me. Sag diese Worte. Reinige mich. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. I pray. Darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.